So soll nun Bezalel, Oholiab und alle Kunstverständigen, denen Jahwe Kunstsinn und Einsicht verliehen hat, so dass sie sich auf die Ausführung verstehen, alle zur Anfertigung des Heiligtums nötigen Arbeiten ausführen. Hierauf berief Mose Bezalel, Oholiab und alle Kunstverständigen, denen Jahwe Kunstsinn verliehen hatte, alle, die sich angetrieben fühlten, ans Werk zu gehen, um es auszuführen. Und sie empfingen von Mose die gesamte Beisteuer, welche die Israeliten zur Ausführung der Arbeiten behufs Anfertigung des Heiligtums gebracht hatten. Diese brachten ihm aber nach wie vor an jedem Morgen freiwillige Gaben. Da verließen alle Künstler, welche mit allen den Arbeiten für das Heiligtum beschäftigt waren, Mann für Mann die Arbeit, mit der sie gerade beschäftigt waren, und sprachen zu Mose, das Volk bringt viel mehr, als zur Anfertigung der Arbeiten, deren Ausführung Jahwe befohlen hat, erforderlich ist. Da ließ Mose im Lager den Befehl verbreiten, niemand, es sei Mann oder Weib, soll fortan noch etwas anfertigen als Beisteuer für das Heiligtum. So wurde dem Volke gewährt, Gaben zu bringen. Denn es war genug, ja über genug Stoff für sie da, um alle Arbeiten auszuführen. So verfertigten denn alle Kunstverständigen unter den bei dem Werke Beschäftigten die Wohnung aus 10 Teppichen. Aus gezwirntem Byssus, blauem und rotem Purpur und Karmesin, mit Keruben, wie sie der Kunstwerker macht, verfertigte er sie, jeden Teppich 28 Ellen lang und 4 Ellen breit, alle Teppiche hatten einerlei Maß. Je 5 Teppiche fügte er aneinander, hierauf brachte er am Saume des äußersten Teppichs der einen Fläche Schleifen von blauem Purpur an, und ebenso am Saume des äußersten Teppichs der anderen Fläche. 50 Schleifen brachte er an dem einen Teppich an und 50 Schleifen brachte er am Rande des Teppichs an, der zu der anderen Fläche gehörte, so, dass die Schleifen einander gegenüberstanden. Sodann fertigte er 50 goldene Haken an und fügte die Teppiche mittels der Haken zusammen, so dass die Wohnung ein Ganzes wurde. Weiter fertigte er Teppiche aus Ziegenhaar, zum Zeltdach über der Wohnung. 11 Teppiche fertigte er dazu an, jeden Teppich 30 Ellen lang und 4 Ellen breit, alle 11 Teppiche hatten einerlei Maß. 5 von diesen Teppichen verband er zu einem Ganzen für sich und ebenso die 6 anderen für sich. Sodann brachte er am Saume des äußersten Teppichs der einen Fläche 50 Schleifen an und ebenso 50 Schleifen am Saume des äußersten Teppichs der anderen Fläche. Hierauf fertigte er 50 kupferne Haken an, um das Zeltdach zusammenzufügen, so dass es ein Ganzes wurde. Sodann fertigte er aus rot gefärbten Widderfellen eine Überdecke für das Zeltdach an und oben darüber eine Überdecke von Sekofellen. Sodann fertigte er die Bretter zur Wohnung an, aufrechtstehende, von Akazienholz, jedes Brett 10 Ellen lang und anderthalbe Elle breit, jedes Brett mit 2 untereinander verbundenen Zapfen, in dieser Weise fertigte er alle Bretter der Wohnung an. Und zwar fertigte er an Brettern für die Wohnung an, 20 Bretter für die nach Süden gewendete Seite, unter den 20 Brettern aber brachte er 40 silberne Füße an, je 2 Füße unter jedem Brette für die beiden Zapfen desselben, ebenso für die andere Seite der Wohnung. In der Richtung nach Norden, 20 Bretter mit ihren 40 silbernen Füßen, je 2 Füßen unter jedem Brette. Für die nach Westen gerichtete Seite der Wohnung aber fertigte er 6 Bretter an. Und 2 Bretter fertigte er für die Winkel der Wohnung auf der Hinterseite. Und sie waren doppelt im unteren Teil und ebenso waren sie doppelt am oberen Ende für den einen Ring. So verfuhr er mit beiden in den beiden Winkeln, somit waren es 8 Bretter mit ihren silbernen Füßen, 16 Füßen, je 2 Füßen unter jedem Brette. Weiter fertigte er 5 Riegel aus Akazienholz an für die Bretter der einen Seite der Wohnung, 5 Riegel für die Bretter der anderen Seite der Wohnung und 5 Riegel für die Bretter der nach Westen gerichteten Hinterseite der Wohnung. Den mittelsten Riegel aber ließ er in der Mitte der Bretter quer durchlaufen von einem Ende bis zum anderen. Die Bretter aber überzog er mit Gold, auch die Ringe an ihnen, die zur Aufnahme der Riegel bestimmt waren, fertigte er aus Gold an und überzog auch die Riegel mit Gold. Sodann fertigte er den Vorhang aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus, in Kunstwerkerarbeit fertigte der ihn, mit Keruben. Und er fertigte für ihn 4 Säulen von Akazienholz und überzog sie mit Gold, auch ihre Nägel waren aus Gold. Und er goss für sie 4 silberne Füße. Sodann fertigte er einen Vorhang an für die Türöffnung des Zeltes aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus, in Buntwerkerarbeit, nebst den dazugehörenden 5 Säulen und den Nägeln an denselben, ihre Köpfe und die Ringe an ihnen überzog er mit Gold. Ihre 5 Füße aber fertigte er aus Kupfer.